Der stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Kim Yong-dae, empfing am 28. September in der Kongresshalle Mansu-dae in Pyongyang die Delegation der Freundschaftsgesellschaft der Weltreformkirche unter Leitung vom Generalvorsitzenden Jerry Pillay, die ihm einen Höflichkeitsbesuch abstattete, zu einem Gespräch.